leben die Klabauter, mal leiser und mal lauter. Sie leben hier, sie leben dort, sie leben fast an jedem Ort. Sie leben hier, sie leben dort, sie leben fast an jedem Ort. Klabauter fahren auf Schiffen und trotzen allen Riffen. Sie fahren hier, sie fahren dort, sie fahren fast an jedem Ort. Sie fahren hier, sie fahren dort. Sogar beim Anker lichten. Sie dichten hier, sie dichten dort. Sie dichten fast an jedem Ort. Sie dichten hier, sie dichten dort. Sie dichten fast an jedem Ort. Klabauter sind die Meistern im Spuken und im Geistern. Sie spuken hier, sie geistern dort. Sie spuken fast an jedem Ort. Sie spuken hier, sie spuken dort. Sie spuken. Klabauter lieben Späne und offene Wasserhähne. Es plätschert hier, es plätschert dort, es plätschert fast an jedem Ort. Es plätschert hier, es plätschert dort, es plätschert fast an jedem Ort. So leben die Klabauter, mal leiser und mal lauter. Sie leben hier, sie leben dort, sie leben fast an jedem Ort. Sie leben hier.